Die Ruhe vor dem Sturm. Bis zum Sommer 2007, dem Beginn der Weltfinanzkrise, galt die gemeinsame europäische Währung als ungetrübte Erfolgsgeschichte. Die Preise waren ziemlich stabil, die Zinsen niedrig, die Effektivverzinsung der Staatsanleihen lag dicht beieinander. Die Wirtschaft wuchs, wenn auch von Land zu Land unterschiedlich. Die Strukturprobleme der Südländer wurden erst allmählich sichtbar und waren zudem überlagert von der bis in das Jahr 2008 hinein sehr positiven, wenn auch von Land zu Land unterschiedlichen Wirtschaftsentwicklung. Der zunächst verhaltene und dann im Spätsommer 2008 plötzlich eruptive Verlauf der Weltfinanzkrise lenkte den Blick auf die gemeinsamen Anstrengungen erst der Notenbanken und dann der Staaten, die Welt vor einer neuen Weltwirtschaftskrise zu retten. Gerade in Deutschland wurde vielfach sogar die Existenz des Euro gelobt und das durch die gemeinsame Währung zum Glück vermiedene Schreckgespenst einer starken D-Mark-Aufwertung an die Wand gemalt. Viele empfanden damals die Eurozone mit ihrer großen Zentralbank als einen Schutz vor den Unbilden der Weltfinanzmärkte. Das bewahrheitete sich nicht. Die Schwere oder relative Milde der Krise im einzelnen Mitgliedstaat der Eurozone richtete sich aus am Grad und der Struktur der außenwirtschaftlichen Verflechtungen und an der Frage, wie weit das nationale Bankensystem sich mit toxischen Wertpapieren oder faulen Krediten aus den USA vollgesogen hatte. Allgemein glaubte man, dass die Südländer des Euroraums von der Weltfinanzkrise nur unterdurchschnittlich betroffen seien. Da ihre weltwirtschaftliche Verflechtung geringer war, waren die Auswirkungen starker Exportrückgänge ebenfalls niedriger und ihre Banken hatten sich von toxischen Papieren aus den USA weitgehend ferngehalten. Der kreditfinanzierte Immobilienboom im eigenen Land bot ja genug Möglichkeiten für Expansion und Gewinn. Erst Ende 2008 wuchsen die Risikoaufschläge für Anleihen einzelner Euro-Länder gegenüber Bundesanleihen. Anfang 2009 lag die Verzinsung von griechischen Staatsanleihen um 300 und italienischen Staatsanleihen um immerhin 80 Basispunkte über dem Zinsniveau deutscher Bundesanleihen. Als sich dann die Weltwirtschaft in der ersten Hälfte des Jahres 2009 aus tiefem Tal überraschend deutlich erholte, gingen die Risikoaufschläge sogar wieder zurück.